Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt Geld. Geschichten rund um das Geld. Habt ihr euch schon mal extrem verschuldet? Habt ihr schon mal im Lotto gewonnen, einen großen Lottogewinn gemacht oder eine Erbschaft, eine große Erbschaft gemacht? Was habt ihr für Geld oder wegen des Geldes schon alles getan? Und wer von euch kann mit wirklich, so nach üblichen Kriterien, mit sehr, sehr, sehr wenig Geld auskommen? Die Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, mich erreichen könnt, wie immer 0130 2911 oder die Faxnummer, auch kostenfrei, wie die Telefonnummer 0130 1151 22. Die Faxnummer nochmal 0130 1151 22. Thema heute Nacht Geld, Geschichten rund um das Geld. Und ich begrüße herzlich als Ersten heute Nacht den Jens und der ist 23. Ja, hallo Jürgen. Jens. Hi. Also, ich muss zurzeit auch mit sehr, sehr wenig Geld auskommen. Nämlich? Aber das ist nicht mein Thema. Das ist nicht dein Thema? Nein, das ist nicht mein Thema. Ich wollte sagen, ich hasse Geld wirklich wie die Pest. Du hasst Geld? Ich hasse Geld. Und zwar halte ich Geld für das größte Übel, das zurzeit auf unserem Planeten so kreucht und fleucht. Zurzeit? Ja. Wahrscheinlich schon seit längerer Zeit. Schon seit sehr, sehr langer Zeit. Warum findest du das so schlimm? Sämtliche großen Probleme, die wir gerade auf unserem Planeten so haben, ja, also das meine ich wirklich global, ja, also gut, sagen wir es nur mal auf Deutschland, sind einfach vom Geld verursacht. Es ist jetzt die Umweltverschmutzung beispielsweise, diese ganze Problematik mit den ganzen Giften, die in die Flüsse und in die Meere und was da alles verklappt wird und der ganze Mist, das ist ja alles nur vom Geld abhängig. Ja. Dass die gesamte Industrie halt möglichst kostengünstig das Ganze machen muss, ja. Und du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was ich meine. Nur gab es, solange es Menschen gibt, gibt es Zahlungsmittel. Das Geld wurde etwas später erfunden, irgendwann. Aber es gab immer irgendetwas, mit dem man etwas anderes wiederum bezahlte. Wie sollte man es anders machen? Oh Gott, ich habe leider auch keine Patentlösung. Also ich habe mir eine Zeit lang mal geglaubt, die Anarchie wäre das ideale Mittel. Mhm. Und zwar habe ich damals geglaubt, so die geldlose Anarchie wäre das Mittel. Aber das ist eine Utopie, ne? Das ist eine Utopie, genau. Da bin ich auch seit ein paar Jahren bin ich da auch hintergestiegen. Dich nervt es, aber du hast kein alternatives Konzept. Ich habe leider kein alternatives Konzept. Jetzt erzähl doch trotzdem mal, weil das ist ja interessant, wie man sich dann halt im Leben zurechtfindet, mit wie viel Geld du auskommen musst im Moment. Ich habe jetzt gerade mit der Schule aufgehört. Mhm. Ich bin jetzt 23, wie gesagt, und habe einen zweiten Bildungsweg gemacht, Realschulabschluss gerade gemacht und werde jetzt demnächst am Flughafen anfangen und bin bis jetzt Sozialhilfeempfänger zurzeit. Ja. Mit wie viel Geld musst du auskommen im Monat? Mit 500 ein paar zerquetschten. Und hast du eine eigene Wohnung? Ja, aber die kriege ich zum Glück bezahlt. Die kriegst du bezahlt? Die kriege ich bezahlt, ja. Also die 500 Mark sind reines Ausgebegeld. Sind rein zum Leben da. Für vier Wochen? Da kommt man mit hin, ja. Ist also trotzdem schon sehr knapp, ne? Es ist ziemlich knapp, aber man kommt damit hin. Ja. Ist das denn bei dir so, dass du schon durchaus überlegen musst, wann du mal Pizza essen gehst oder dir irgendwie, weiß ich mal, was Besonderes kaufen willst oder so? Meine Pizza ist vom Penny. Die kostet eine Mark 80 und die finde ich total in Ordnung. Ich mag die total gerne. Also du gehst dann schon gezielt in Läden, wo man ganz billig kaufen kann? Ja, natürlich, selbstverständlich. Penny, Aldi und wie genau, das genau. Lidl. Ja, aber das kann ich gar nicht. Sonst könnte ich gar nicht leben. Ja. Nee, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ja, aber das ist ja, das gehört ja zum Thema Geld dazu. Oder? Das gehört zum Thema Geld dazu. Du wolltest so generell über Geld schimpfen, ne? Ich wollte über Geld schimpfen, so richtig mal so, was ich davon halte. Und vor allem dieser Rattenschwanz, der einfach dranhängt. Ja. Mit diesen ganzen Problemen, die wir auch ständig jetzt im Fernsehen vor uns haben. Ne? Nur ist die Frage, ich weiß ja oder ahne, was du meinst, ob durch Abschaffung des Geldes diese Probleme gelöst werden. Ich glaube nicht. Ich glaube, durch die Beibehaltung des Geldes wird es eher noch schlimmer als durch die Abschaffung des Geldes. Ja. Ich stimme dir insoweit schon zu, dass durch eine Abschaffung des Geldes wird wahrscheinlich erstmal Anarchie entstehen, wirklich. Ja. Dass alles drunter und drüber geht. Wir geraten aber wenn jetzt auf philosophische Ebene, ne? Wenn wir das weiter vertiefen. So. Stimmt, ja, stimmt. Ich habe natürlich brav meinen Marx nochmal gelesen vor dieser Sendung. Natürlich. Sag mal, du verdienst, lass es uns doch konkreter deiner Person machen. Ich finde dich immer interessanter und spannender. Du kriegst wenig Geld. Du wirst irgendwann, vermute ich mal, wenn du einen Job kriegst, was ich dir sehr wünsche, auch mehr Geld verdienen und bekommen. Das auch, ja. Das heißt, du hast schon auch Sehnsucht danach. Das ist dieses Oberperverse am Geld. Und darum, das ist noch ein Grund, warum ich es noch mehr hasse. Weil ich laufe dem Geld ja auch hinterher. Ja. Und ich habe im Moment, ich habe hier Rechnungen liegen und Mahnungen schon, über 500 Mark. Ja. Und ich kann es definitiv einfach nicht bezahlen. Ja. Ich bin heute bei der Bahnpolizei gewesen, Abteilung Ermittlungsgruppe. Ja. Weil ich schwarz gefahren bin. Ich kann es nicht bezahlen. Ja. Bin, haben die aber kein Nachsehen wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, dass sie Nachsehen haben, weil ich bin mit einer Fahrkarte von einem Freund gefahren. Mhm. Und das sehen die als Betrug an. Und ich werde deswegen auch noch eine Anklage an den Hals kriegen. Die geben das weiter an die Staatsanwaltschaft. Mhm. Ich denke halt wirklich, das Geld ist einfach schlecht. Also nicht das Geld macht die Menschen schlecht, würde ich mal sagen. Ja. Jens, nehmen wir mal den Fall. Du würdest plötzlich eine Erbschaft machen von 1 Million. Oh mein Gott. Was wäre dann? Wie würdest du damit umgehen? Es kommt ein Brief, in dem steht, Jens so und so hat 1 Million aus den und den Gründen geerbt. Also ich würde mir ein Haus mieten, ein schönes. Ich würde keins kaufen. Mhm. Und würde mir da im Keller ein schönes Studio einrichten. Ein Musiker. Ich bin ein Musiker. Ja. Ich habe bei dir schon mal Gitarre gespielt in deiner Show. Du bist aber nicht der Dandovian gesungen hat. Der bist du nicht. Nein, ich habe... es gab ja einen Bösen. Du hattest mal ein Thema Hobby zum Beruf gemacht. Ist schon etwas länger her. Ja, da warst du der Gitarrist. Ich weiß. Erinnerst du dich daran? Ich bin der Klassikgitarrist, der Gitarrenlehrer geworden ist. Ich weiß, ja. Von der Straße her. Also du würdest einen Proberaum machen? Ein Studio? Ein Studio, ja. Und wird halt Musik machen. Ja, also du würdest das Geld auch schon dann nutzen, ne? Ich würde das Geld nutzen. Ich würde das Studio auch vermieten halt und würde hoffen, dass ich mich da in der Form dann auch über Wasser halten kann. Nicht, dass ich würde die Million nicht sinnlos zum Fenster rausschmeißen. Wie gesagt, das Haus würde ich noch nicht mal kaufen. Ja. Ich würde versuchen, mit dem Vermieter halt auszumachen, dass ich das umbauen darf, unten Schall isolieren und bla bla. Dann werde ich dir jetzt am Ende unseres Gesprächs wünschen, dass du bald so 1 Million erbst, irgendwann. Oh, das wünsche ich mir schon lange, obwohl ich das Geld so hasse. Danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Jetzt, Jürgen, ja. Du wolltest so Mützen rausbringen, ne? Ja, wir versuchen das noch. Ja. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Ich hätte so gerne eine signierte Mütze von dir. Ich bin echt ein Fan von dir. Also Eva, jetzt hier eine Lawine in Gang setzen. Es gibt diese Mützen noch nicht. Wenn es diese Mützen gibt, werde ich das rechtzeitig bekannt geben und dann kann man das bestellen oder so. Aber es gibt sie nicht, also bitte nicht anfordern. Es gibt nur ein Buch über Domian. Okay, aber also ein normales Autogramm wäre auch schon klasse. Das wäre auch schon schön, dann bleib mal bitte am Telefon und die Silvia schreibt deine Adresse auf. Gut, danke. Okay. Jürgen, tschüss, Jens. Mach's gut, ciao. Das war der Jens mit sehr wenig Geld. Anneliese, nee, doch, Annelies, 22. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ich heiße Annelie. Annelie? Ja. Jetzt habe ich da ein S rangezaubert. Annelie. Und ja. Annelie. Ja. Thema Geld heute Nacht. Ja, genau. Ja. Und zwar geht es sich darum, diese Kreditinstitute, die man da immer in den Zeitungen sieht, diese Anzeigen, diese kleinen, die da immer ganz versteckt sind. Ja. Und zwar, wir haben von der Bank, also ich und mein Mann, kein Geld gekriegt, weil er ist halt noch unter dem Asylbewerberrecht und erst in 3 Jahren kriegt er dann seine deutsche Staatsangehörigkeit und dann haben wir keinen Kredit gekriegt. Wir haben eine neue Wohnung genommen, wollten uns ein bisschen was einrichten, obwohl er schon 4 Jahre bei der Bank ist und er regelmäßig Geld kriegte, also ging nicht. Dann haben wir bei dieser einmal in der Zeitung gesehen, habe ich gesagt, ruf mal an, mal gucken. Mhm. Ja, und da wurde man erstmal, wurde man am Telefon und dann hat man ein paar Auskünfte gegeben, dann kamen die dann zu einem, ein Mann oder eine Frau, wie auch immer. Und dann haben wir es versucht bei 3 Stück. Also 3, bei dem ersten hat es nicht geklappt, bei dem zweiten und bei dem dritten nicht. Ja. Und man musste nur noch bezahlen. Ja. Wir haben dann Sachen unterschrieben, die wollten dann eine Versicherung haben wir dann abgeschlossen, eine Lebensversicherung bei dem einen, bei der anderen. Eine Lebensversicherung? Ja. Aber dadurch hattet ihr dann auch direkt erstmal kein Geld. Genau. Ja. Nee, das mussten die zur Sicherheit haben. Ach so. Und der zweite war eine Bausparversicherung. Ja. Und wir haben also da immer unterschrieben. Also so naiv wie wir sind, wir wollten unbedingt das Geld sehen, weil. Also die haben euch quasi eine Versicherung aufgeschwatzt. Genau. Mit der Begründung, erst dann können sie euch Bargeld geben. Ja, genau. Also, und das wird auch klappen und wir hätten die besten Voraussetzungen dafür und so. und dann haben wir das gemacht. Und beim dritten, also und dann nachher kam dann die Rechnung ins Haus, ne? Ja. Bei einmal wurde 500 Mark vom Konto abgezogen zur Bearbeitungsgebühr, beim zweiten Mal 400 und beim dritten Mal genau die gleiche Summe, 450 so. Also aber nur allein für die Erstbearbeitungsgebühr. Nur für die Bearbeitungsgebühr. Wie viele Versicherungen habt ihr unterschrieben? Drei. Ihr seid aber auch ganz schön doof. Ja. Also ehrlich. Also eine Bausparversicherung, eine Lebensversicherung und was noch? Und das mit diesen Leistungen, wie heißt es jetzt nochmal, wenn man die vom vermögenswirksame Leistungen. Genau, sowas. Mhm. Ja. Ja, und dann bei dem einen, da war nur allein schon, weil wir da ich musste was ausfüllen und das hat sich zurückgeschickt. Und allein schon für die Auskunft 113 Mark. So, jetzt habt ihr Bearbeitungsgebühren zahlen müssen, reichlich, wie du sagtest. Ihr habt drei Versicherungen am Hals. Ja. Jetzt immer noch im Moment. Ja, genau. Und wir stehen, jetzt hat mein Mann auch noch seine Arbeit verloren vor einer Woche. Und wir sind jetzt, wir haben eine kleine Tochter. Wir haben erst seit 3-4 Monaten eine Wohnung. Und wir stehen jetzt da. Wir sind nur noch am Bezahlen. Und ihr habt keinen Pfennig Bargeld bekommen? Nein, gar nicht. Überhaupt nichts. Wie hoch ist denn die Belastung für euch durch diese Versicherungen? Was müsst ihr da pro Monat jetzt hinblättern? Oh je, sehr viel. Das ist ungefähr umgerechnet im Monat fast 500 Mark. Für alle drei Versicherungen? Ja. Ja. Weil wir müssen auch noch, die Bearbeitungsgebühr haben wir auch noch nicht von dem einen bezahlt, weil wir da wollen wir zum Rechtsanwalt gehen, weil das ist nicht, wir haben da nichts unterschrieben. Mhm. Das war nur ein Blatt, das musste ich ausfüllen und allein schon für die Bearbeitungsgebühr 113 Mark und dann kam noch Inkasso und so weiter. Also ihr seid im Klartext da letztendlich Betrüger, ne, auf den Laden geladen, ne? Ja, eigentlich klar, ja. Weil sie sagten ja, die sagten ja auch noch, das Schönste ist, wenn wir den Kredit kriegen, dann müssen wir erst die Bearbeitungsgebühr bezahlen und das wird dann abgebucht vom Konto. Also dich ärgert mehr die Bearbeitungsgebühr als denn die monatliche Belastung demnächst immer? Das ist doch viel schlimmer. Ihr müsst jetzt wahrscheinlich jahrelang jeden Monat da eure 500 Mark hinblättern. Ja, das stimmt. Und jetzt auch noch diese, weil er arbeitslos geworden ist und ich krieg auch nichts. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen? Ich glaube nicht. Habt ihr mit einem Rechtsanwalt darüber gesprochen? Nee, noch nicht. Wir wollen da also... Dringend, schnell, macht das. Ja, ja. Vielleicht gibt es da irgendwo noch eine Klausel, dass man da zurücktreten kann. Wann ist das unterschrieben worden? Das ist die letzte, ist noch nicht lange. Ja, aber die einen, ja, ungefähr in eine Zeitspanne von einem Jahr. Oh ja, das ist natürlich dann wahrscheinlich gegessen, ja. Ja. Also ihr seid so richtig reingefallen. Ja, sicher. Dieses auch nochmal als super große Warnung an alle anderen Leute. Ja, genau, das muss ich auch mal sagen. Auf diese komischen Anzeigen da. Genau, alle. Ja, das ist, und die sind auch noch, dann sagen die auch noch 24-Stunden-Service. Das ist Lug und Betrug. Ja, das stimmt. Ja, und du hast es am eigenen Leib, müsst ihr das jetzt erfahren, ne? Ja, ich meine, beim ersten Mal, beim zweiten Mal hätten wir schon wissen müssen, was wir da unterschreiben, aber da war es halt so, wir brauchten das Geld unbedingt und wir wollten alle Sachen ausprobieren und weil es bei der normalen Bank nicht geht. Jetzt sag mir mal, warum ihr so unbedingt scharf wart auf das Geld, nur um euch irgendwelche Sachen zu kaufen? Nee, auch so, wir haben noch einige, ein paar Schulden. Ach so. Ja, ich hatte noch Altschulden von meiner Bank früher und die sind noch nicht bezahlt und es wird immer höher. Ich stehe schon in der Schufa und so weiter. Ach du je. Wie hoch sind die? 2,5 und dann noch irgendwo 500. Also sagen wir mal, zusammen haben wir jetzt Schulden mit meinem Mann ungefähr 10.000 Mark. Ja. Und dann hätten wir die dann auf einmal bezahlt. Dann hätten wir, weil das sind, kommen immer Rechnungen und wir haben gar keinen Überblick mehr über die ganzen Rechnungen. Ja. Und da wollten wir das dann halt an einer Stelle immer abbezahlen. Ja. Aber es ist alles geplatzt, ne? Genau. Alles nicht geklappt. Ja. Also von deiner Seite aus auch verstehe ich diesen Anruf auch als Warnung, ne? An andere Leute, dass man echt aufpassen soll. Es gibt wahrscheinlich auch Diskrete, aber die findet man, also ich weiß nicht, ich glaube das nicht. Ja, also wir haben drei versucht und ich glaube es auch nicht. Ich werde auch ausgesprochen vorsichtig. Und die Zinsen dann auch noch. Ja, ne? Ja. Liebe Annelie, geht wegen dieser neuen Geschichte unbedingt bald zum Rechtsanwalt. Vielleicht kann man da irgendwas noch retten. Genau. Und ansonsten wünsche ich dir, ich weiß nicht, wie es konkret laufen soll, aber dass ihr da doch in einer absehbaren Zeit rauskommt. Ne? Ja, ja. Alles Gute. Gut, danke. Ich habe noch eine Frage. Ja. Was ziemlich lustig ist, mein Mann, der sieht die Sendung auch mit mir immer zusammen und der sieht immer, wenn du in der Pause dieses Wasser trinkst und diese Flasche ist immer die gleiche Menge und irgendwie trinkst du und wird nie leerer. Ich weiß nicht. Ja, das ist Zauberei im Fernsehen. Diese Flasche wird nie leer und sie ist immer so voll. Da lachen wir, also der stellt ja immer so Fragen, mein Mann, und da lache ich mich immer. Soll ich das Geheimnis lüften? Genau. In dieser Flasche befindet sich reines, pures, gutes, kölsches Leitungswasser. Aha. Und ich fülle diese Flasche immer ungefähr nur so viertelvoll nach. Weil ich die mit hierher nehme, in das Studio, und dann ist das nicht so sehr schwer zu tragen. Es ist alles ganz, ganz profan. Es ist auch immer frisches Wasser. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, dass es irgendwie Pilz vergiftet ist. Immer vor einer Woche, oder? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein. Okay. Das ist alles schon hygienisch und so. Ja, und dann will ich noch deine Sendung, also echt, das ist eine super Sendung. Ich sehe sie zwar noch nicht so ganz lange, aber super. Dankeschön. Gut. Schönen Gruß an deinen Mann. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Anita, 41. Guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Zu der Annelie möchte ich erstmal sagen, sie möchte sich bitte mal an die Verbraucherzentrale richten. Die können ihr ganzes Gewusel mal so etwas auf die Reihe bringen. Mhm. So, und jetzt zu meinem Thema. Also ich habe zwei Kinder mit einer ganz seltenen Krankheit. Was heißt, so selten ist sie nicht mehr. Die leiden an der Krankheit MK-Syndrom. Erklär das mal. Das nennt sich zum Beispiel Magenklamottensyndrom, so habe ich das genannt. Magenklamottensyndrom? Ja, genau. Und zwar ist das heute an den Schulen so, die Blagen müssen alle Markenklamotten tragen. Ach so, Markenklamotten? Ja, genau. Ich vermute, das ist eine schwere Krankheit jetzt dahinter. Ja, genau. Das ist eine schwere Krankheit. Ja, ich ahne schon. Ja, die ist unheimlich teuer, geht schwer ins Portemonnaie. Markenklamottensyndrom. Ja, so ist das. Ich habe das so genannt und... ich habe also eine 21-jährige Tochter, die hat vor ungefähr 7 Jahren an diesem Syndrom gelitten. Das hieß damals die Jackson Jeans und weiß der Teufel, weiß nicht alle. Und jetzt habe ich einen 17-jährigen Sohn, der leidet an Chiemsee und Boss und Puma und weiß der Teufel, was nicht alles. Adidas und sämtliche Krankheiten, die dieses Syndrom mit sich bringen. Also Schuhe, wenn, dann nur von Puma oder Adidas? Ja, genau. Ohne den geht's nicht. Nur von der und der Firma? Richtig, genau. Und die müssen dann auch dementsprechend teuer sein. Ja. Also unter 200 Mark tut das nicht. Diese ganzen Marken sind irre teuer. Richtig. Ja. Und die ziehen unheimlich ins Geld. Ja. Und dann habe ich ihm mal irgendwann jetzt gesagt, ich sage, weißt du was, ich mit meinem Haushaltsgeld kann das nicht vereinbaren, das geht nicht. Wenn der 17 ist, dann hat der Bursche zu jobben irgendwo. Er jobbt nebenbei, er jobbt für seine Markenklamotten, er hat also im Monat gut 400 Mark zur Verfügung. Die gibt er auch voll aus, also da kennt er keine Gnade. Für Klamotten nur? Ja, nicht nur für Klamotten, auch für CDs. Ja. Und wie viel musst du da noch reinbuttern oder sollst du? Also ich butter eben jeden Monat noch gute 100 Mark dazu. Auch noch? Ja, richtig. Ja. Denn er raucht auch und das Rauchen nur kontrolliert. Also ich teile ihm das ein, sonst raucht er nämlich unheimlich. Lebst du alleine mit deinen Kindern? Nee. Also es gibt eine Familie? Ja, richtig. Wir sind eine komplette Familie. Ja. Das heißt, meine Tochter ist inzwischen ausgezogen. Fällt euch das schwer, diese 100 Mark dem Sohn noch? Mir fällt das sehr schwer. Denn ich habe im Monat 700 Mark Haushaltsgeld für 3 Personen und das ist enorm wenig. Ja. Na, davon bestreiten wir unser Rauchen, unser Essen, unsere Kleidung. Ja. Und also er könnte schon eine ganze Menge Geld sparen, wenn er weniger auf diese Markenklamotten Wert legen würde. So ist es, denn es gibt genauso schöne Sachen jetzt zum Beispiel in anderen Geschäften, die genauso gut sind, die eben halt jetzt nicht diese Abzeichen haben, aber die halten genauso lange, sind aber wesentlich preiswerter. Kannst du ihm das begreiflich machen? Ja, begreiflich machen kann ich ihn das schon, aber ob er das behält, das weiß ich nicht. Pennt er jetzt schon? Ja, richtig. Schade, ich hätte ihn ja gerne selbst mal gefragt. Ja, er wird sich das morgen angucken. Ich vermute ja mal auch, dass es in den Schulen, vor allen Dingen auch bei den Jüngeren noch, wenn die noch was jünger sind, die Leute, fast schon so einen Gruppenzwang gibt. Das ist ein Zwang in den Schulen. Dass man in der Hierarchie gar nicht so anerkannt ist, wenn man diese Sachen nicht hat. Richtig, es ist also so, wenn er jetzt in die Schule kommt, also ich habe ihn jetzt mittlerweile so weit, er hat zwar diese Schuhe jetzt von Adidas und von Puma, das muss halt sein, also unter dem tut das nicht mehr. Was kosten so ein paar? Also er hat letztens für ein paar Schuhe 239 Mark bezahlt. Solche Schuhe habe ich mir noch nie kaufen können. Aber er macht das halt, gut ist sein, verdientes Geld, soll damit machen, was er möchte. Ja. Und aber wenn ich das dann sehe an den Schulen, die kommen da an in wer weiß was für Markenjeans und dann diese Chiemsee-Pullover und Boss und weiß der Teufel nicht alles. Und dann heißt, ja, ach guck mal, der da, wie sieht der denn aus, was hat der denn schon wieder an? Hör mal, du kannst doch mal hier vom Acker gehen, so hört sich das dann an. Finde ich das ein bisschen blöd an den Schulen, weil diese Kinder heute alle in dem Alter nur auf diese Markenklamotten stehen. Hat denn dein Sohn, also die Freunde von deinem Sohn, die kennst du wahrscheinlich, sind die auch alle so drauf? Ja, so ziemlich. Gibt es keine Leute, die da auch ausscheren? Sagen gibt es auch, ja. Das sind aber von 10 vielleicht 2. Und die müssen schon sehr selbstbewusst dann sein. Ja, die müssen sehr selbstbewusst sein und ein starkes Durchsetzungsvermögen haben. So über den Daumen, so in den, sagen wir mal, es ist 17, sagen wir mal, so in den letzten 3 Jahren, habt ihr das mal ausgerechnet, was ihr da an Klamotten ausgegeben habt, ihr und er? Ja, in den letzten 3 Jahren, also gut 3.000 bis 4.000 Mark. Ja, ja. Also die kommen locker zusammen. Und wie lange trägt er die Sachen dann? Ja, er trägt die so lange, bis er so rausgewachsen ist. Denn er wächst ja noch. Ja. Denn mittlerweile ist jetzt 1,85 Meter groß und er ist noch nicht ausgewachsen. Das heißt, so lange kann er die gar nicht anhaben? Nein, richtig. Er zieht die gar nicht so lange an. Er hat sich zum Beispiel vor, sie haben im Sommer eine Hose gekauft, da war er Weihnachten rausgewachsen. Ja. Und was macht ihr dann mit den Sachen, mit den teuren Sachen, die noch gut sind? Ja, es gibt hier keinen, dem das passt. Na, weil er sehr schlank ist, sehr dann groß ist. Schmeißt ihr es weg? Nee, es wird dann verschenkt. Ja. Ja. Nur tut es mir manchmal in der Seele weh, wenn ich dann sehe, dass ich dieses viele Geld, das hat er vielleicht 3-4 Mal getragen, diese Hose, dann einfach so verschenke. Aber ich glaube, dass du da als Mutter auch machtlos bist gegen, ne? Ja, da kommst du nicht gegen an. Also in dem Alter ist das eine Katastrophe. Da kannst du dich hier aufreiben und Theater machen, kannst dich mit ihm stundenlang zusammensetzen und diskutieren. Das bringt einfach gar nichts. Nehme dieses jetzt mal als Anlass, vielleicht die Leute anzusprechen, die jetzt zuschauen, zuhören, die so in dem Alter sind, 15, 16, 17, 18, dass die vielleicht selbst auch mal erzählen können, wie stark der Druck ist, solche Klamotten zu tragen. Ja, der Druck, also ich weiß von meinem Sohn, der Druck ist sehr groß, in vor allen Dingen in den Schulen. Ja. Der Druck ist unheimlich groß. Wie hieß jetzt das Syndrom nochmal? Das MK-Syndrom. MK-Syndrom, ja. Das Markenklamotten-Syndrom. Gucken wir mal, ob sich jemand mit dem MK-Syndrom meldet im Laufe der Sendung. Ja, das wäre vielleicht schön, wenn sich da auch mal so ein Jugendlicher zuhört. Genau, fand ich interessant. Anita, danke für den Anruf und gräm dich nicht so. Nee, ich gräm mich nicht. Ist wahrscheinlich ein super netter Junge. Der ist super, doch. Ja, es ist mein Sohn und ich finde ihn einfach toll. Aber er hat eben halt eine Macke und das ist dieses MK-Syndrom. Tschüss, Anita. Okay, ciao. Tschüss. Jetzt ist die Rita dran, mit 55 Jahren. Hallo. Ja, hallo, Domian. Geldgeschichten. Geldgeschichten. Aber zunächst möchte ich noch ganz schnell was loswerden. Ich habe dich vorhin im Bio gesehen. Ja. War gut, auch wie du die Sendung vorgestellt hast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Leute, die dich noch nicht kennen, heute Abend zuhören oder irgendwann mal den Fernseher anschalten. Übrigens war bei der Sendung diese eine Frau, die aus der Schweiz kam. Oh, die war faszinierend. Die war faszinierend, die mit ganz, ganz, ganz wenig Geld auskam. Oh ja, ja. Hat sie mir vorhin noch erzählt. Ja. Aber jetzt zu dir. Ja, du, ich bin auch 18 Jahre, aber ohne ein Pfennig Geld ausgekommen. Auch? Ja. Ohne ein Pfennig Geld? Das hört sich ein bisschen komisch an. Wie geht das? Und zwar, ich war 18 Jahre im Orden. Aha. Im Kloster. Ja. Und da war es so, also dass man alles, von Seife bis letztendlich der Kleidung und Gebrauchsgegenständen, alles, was man brauchte zum Leben und Essen, alles bekam. Gestellt ohne ein Pfennig Taschengeld auch. Ne? Ja. Beruflich hatte ich schon mit Geld zu tun. Ich war Erzieherin und durfte Anschaffungen machen und so weiter. Hast du denn ganz fest nur in diesem Orden gelebt? Konntest du, du konntest also nicht rausgehen? Ja, doch. Das schon. Das war kein geschlossener Ort. Das war kein geschlossener Ort. War ein freier Ort. Ja. Ist es dir denn nicht schwer gefallen, dann kein Geld zu haben? Wolltest du nicht auch vielleicht irgendwo dir mal eine Zeitung kaufen oder einen Kaffee trinken gehen oder sowas? Nö. Das nicht? Nö. Ich war rundherum glücklich, auch ohne Geld. Ja. Sorgenlos. Du hast es nicht vermisst in diesen Zeiten? Nein. Ja. Sicher, ich habe schon mal vermisst, also jetzt privat auch etwas verschenken zu können. Mhm. Mal Verwandten ganz persönlich was zu verschenken, nicht? Also, ich meine, wenn ich jetzt Besuch bekam, dann, aber ich musste dann um jeden Pfennig fragen. Ach, das wurde dann doch dir zugeteilt, wenn du etwas verschenken wolltest? Ja. Aber das heißt, wenn ich mir Schuhe kaufen wollte, dann bekam ich das Geld auch, musste aber eben, Rechenschaft ablegen. Hattest du auch so eine Tracht? Ja. Ja, also das heißt, du brauchtest gar keine Kleidung? Die bekamen wir bestellt, nicht? Wenn du jetzt privat, sage ich es mal, was Lust hattest auf ein bestimmtes Buch, was du dir hättest kaufen wollen, hast du dafür auch Geld bekommen? Wenn ich es brauchte für die Arbeit oder für mein Seelenleben, möchte ich mal sagen, dann schon. Aber du musstest es begründen, warum du irgendwas kaufen wolltest. Ja. Und reine Luxusgegenstände wurden dann nicht gestattet? Nein, damals nicht. Ja. Ich bin jetzt schon 17 Jahre draußen aus dem Orden. Ja. Und da war das noch alles sehr streng. Ja. Als du in den Orden reingegangen bist, warst du ja vorher auch das ganz normale Leben, wie wir es alle kennen, mit Geld gewöhnt. Ja, ja. War das für dich schwierig, dann ganz ohne Geld plötzlich zu existieren? Nee, ich wollte es ja. Du wolltest das. Da war es also noch viel, viel strenger als heute. Heute bekommen die Schwestern, glaube ich, schon ein bisschen Geld zur Verfügung. Mhm. Aber damals war es so, dass sogar so streng, dass als ich unser Heimathaus verließ, ich wusste, dass ich nie wieder nach Hause kommen werde. Ja. Heute ist es anders. Heute dürfen die Schwestern natürlich regelmäßig nach Hause Verwandte besuchen und so weiter. Aber auch mit dem Geld, nicht? Also da war du konntest ja also auch nie mal, was ich jetzt, irgendeine Hautcreme kaufen oder ein Parfum. Das gab's alles nicht. Parfum? Ja, hör mal. Ja gut, aber eine Creme zum Beispiel. Creme und Seife. Also es waren im Orden bestimmte Schränke, Regale, ja, und da konnte man sich dann eben Nivea-Creme oder Seife oder was man auch brauchte, rausnehmen. Und nur wenn man jetzt extra Wünsche hatte, da musste man drum fragen. Also mit Chanel war da nichts, ne? Du hast das Geld während dieser Zeit nicht vermisst. Für mich persönlich, für dich persönlich nicht, weil ich ja alles bekam, was alles ich bekam. Auch brauchte. Und das hat dir auch genügt? Jo. Du brauchst jetzt keine Luxusgegenstände oder irgendwelche, das nicht. Darf ich dich fragen, warum du damals in den Orden gegangen bist? Es hat mich einfach gedrängt. Es war eine innere Berufung. Ja. Ich frage jetzt nicht, warum ich aufgetreten bin. Das würde ich natürlich gerne wissen. Ja, also, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Auf jeden Fall bist du dann ausgetreten und dann warst du plötzlich wieder konfrontiert mit der Welt des Geldes. Ja. Wie hast du dich da eingefunden nach so langer Zeit der Abstinenz, sagen wir? Auch das war eigentlich ganz schön. Zunächst hat man seine Mitgift ausbezahlt bekommen, die man mitbringen musste, als man eintrat. Verzinsen. Wie viel war das? Das war, ja, Moment mal, als ich eintrat, war es 300 Mark und als ich austrat, war es, wie viel war das? Ja. Ach, was man also sonst noch als Moment, wir haben ein Übergangsgeld bekommen von 5000 Mark. Ah ja. Und dann die Mitgift waren, glaube ich, auf 800 Mark. Also auch keine riesen Reichtümer sind dann. Nein. Das brauchtest du wahrscheinlich auch, um dir eine Wohnung zu mieten. Ja, also meine Eltern haben mich das ja unterstützt. Ja. Man musste ja bei Adam und Eva wieder anfangen. Von den Klamotten angefangen, die man sich kaufen wollte, bis Möbel und Wohnung und alles. Ist es dir denn gelungen, gleich wieder so ein normales Verhältnis zum Geld zu bekommen? Oder war es schwierig? Also insofern, dass ich nicht aufs Geld geguckt habe, dass ich gekauft habe, so spontan jetzt gekauft habe, was ich wollte. Ja. Nicht? Also. Und dann war es ganz schnell weg. Das war's. Naja, ich habe dann ja auch verdient. Ja. Hattest du da auch so ein Bedürfnis, so ein Nachholbedürfnis nach Luxus, nach all der vielen Jahren? Luxus nicht, mir meine Hobbys zu pflegen. Welche oder Hobbys? Mein Hobby. Welches Hobby hast du? Ja, also ich habe einen Puppentick. Ein Puppentick, ist teuer, ne? Ja. Und ich habe mich spezialisiert auf diese russischen Matrioschka-Puppen, die man ineinander stecken kann. Was kostet da eine? Och, das ist unterschiedlich. Für die größte, die ich habe, wie viel habe ich dafür bezahlt? 3000 Mark. Ja. Die ist aber auch 30-teilig. Ja. Wenn du das jetzt so vergleichst, das Leben im Orden, völlig ohne Geld und jetzt so dieses relativ normale Leben, jetzt nur mal bezogen auf das Geld, ja, wo hast du dich wohler gefühlt? Das kann ich nicht sagen. Also im Orden habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich da auch eben keine Geldsorgen hatte, möchte ich mal sagen. Na, also ich war freier. Ja. Heute bin ich unfreier, weil ich eben darauf angewiesen bin. Durch das Geld. Durch das Geld. Könntest du mit einem Wort, mit einem Begriff sagen, was Geld für dich bedeutet? Einmal notwendiges Übel, dann würde ich aber auch sagen, um mir bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Ja. Nun kann ich mir auch vorstellen, wenn man so lange so abstinent gelebt hat, dass man sich da so zurechtgefunden hat mit einer bestimmten Bescheidenheit. Ja. Konntest du diese Bescheidenheit mit herüberretten in dein jetziges normales Leben? Das würde ich sagen. Ich bin auch sehr bescheiden erzogen worden. Ja. Wir hatten nicht viel Geld zur Verfügung. Meine Mutter war alleine damals. Und ich hab's gemütlich, ich hab's schön, aber nicht pompös. Also es wäre keine Katastrophe. Ich würde auch nie mich da irgendwie so pompös einrichten. Ja. Es wäre auch keine Katastrophe, wenn du jetzt von heute auf morgen wieder mit ganz, ganz wenig Geld auskommen müsstest oder gar mit keinem, wie du schon erlebt hast. Naja, also in dieser Situation jetzt, wo ich lebe, ja, so kann ich ja nicht leben. Ja. Nicht? Aber ich glaube, das trainiert schon sehr gut, ne, wenn man so eine Zeit hinter sich hat. Ja, Man lernt das Geld dann auch, oder was Geld bedeutet, vielleicht besser kennen. Das stimmt. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss, Rita. Schön. Ciao. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause, 1.29 Uhr. So, ich glaube, jetzt könnt ihr mich besser sehen. Die Kamera war nämlich nicht richtig eingestellt. Es war zu dunkel. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR. Und wir sind zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im WDR Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema Geld. Geschichten rund um das Geld. Welche Bedeutung hat Geld für euch? Wart ihr schon mal ganz groß verschuldet? Habt ihr schon mal einen super Lottogewinn gemacht oder eine ganz tolle Erbschaft? Und was habt ihr für Geld, nur des Geldes wegen, schon getan in eurem Leben? Vielleicht Dinge, die gar nicht so ganz in Ordnung sind oder die mit euren Grundsätzen auch eigentlich nicht so vereinbar sind, aber es war das Geld, was dahinter stand, was ihr vielleicht sehr dringend gebraucht habt. Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer ist 0130 11 51 22. Tom, 31, hi. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, Tom. Thema Geld. Ja, Thema Geld. Ich glaube, ich bin der Erste, der auf der anderen Seite steht, denn ich liebe das Geld. Du liebst das Geld? Ja. Hast du auch viel Geld? Und möchte es vermehren, so gut wie es geht. Warum liebst du das Geld so? Ja, ich finde Geld einfach eine tolle Sache. Warum? Ja, Geld zu haben und mit Geld zu spielen, finde ich einfach toll. Und dafür opfer ich relativ viel. Ich würde behaupten, ich gebe meine ganze Freizeit momentan dafür. Was ist toll? Einfach, was ist toll daran, Geld zu haben? Ja, man kann sich Wünsche und Bedürfnisse befriedigen mit diesem Geld. Was meintest du gerade mit Geld zu spielen? Bist du Spieler auch? Nee, überhaupt nicht. Und zwar tue ich relativ viel fürs Geld. Also ich habe einen ganz normalen Job nach dem Studium bekommen. Ja. Und mit den heutigen Arbeitszeitverkürzungen hat man doch relativ viel Freizeit. Ja. Und die habe ich dann genutzt und habe so einen MK-Laden aufgemacht. MK? Markenklamottenladen. Das hatten wir schon mal. Ja, genau. Das ja. Ja, deshalb beziehe ich MK-Syndrom war das, ja. Ja, und ich nutze dieses Syndrom dann schamlos aus. Das heißt, du drehst den armen Jugendlichen sauteure Klamotten an? Ja, zum Teil. Wir haben aber auch günstige Sachen. Und schwatzt denen auf, dass das was ganz Tolles ist, die zu tragen? Nicht nur, nee. Wir haben auch sehr günstige Sachen drin. Was ist günstig bei dir für, sagen wir mal, eine Jacke? Eine Jacke günstig ist 90 Mark. 90 Mark. Und was ist so der Höchstpreis für eine Jacke? 400. Nicht mehr? Nee, 400. Ja. So, damit machst du dein... Das ist eine Einkommensquelle bei dir. Ja. Gibt es noch eine? Ja, klar. Ich habe einen ganz normalen Job. Das heißt, ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf, gehe arbeiten bis 15 Uhr. Was machst du? Ich arbeite in einem großen Betrieb, bin Diplom-Betriebswirt. Ja. Ja. Also ein ganz solider Bürojob. Ja, klar. Mit relativ gutem Einkommen, vermute ich mal. Ja, es lässt sich sehr gut leben davon. Also ich bräuchte nichts anderes tun. Das ist ja völlig verrückt. Dann bist du ausgelaugt, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat. Das wird auch anspruchsvolle Arbeit sein, die du da machst. Ja, klar. Und dann gehst du in einen MK-Laden. Ja, klar. Wenn du den ganzen Tag vorm Rechner sitzt und addierst nur Zahlen und spielst mit den Zahlen darum, betriebswirtschaftlich gesehen. Ja, und dann man muss einfach was tun danach noch. So, da bist du einige Stunden in deinem MK-Laden beschäftigt. Richtig. Und wahrscheinlich dann noch eine Weile im Büro. Ne, da müssen ja irgendwelche Bücher gemacht werden, ja, genau. Oder Bestellungen, weiß ich was, bürokratischer Kram. Wann bist du dann zu Hause für dich, so ganz allein? Und hast ja, also wir schließen jetzt nach den neuen Ladenschlusszeiten um 20 Uhr. Ja. Also ich habe eine Verkäuferin angestellt, die arbeitet dann bis von morgens um 9 bis um 15.30 Uhr. Ja. Dann bin ich da, dann gehe ich in den Laden. Schließt dann um 20 Uhr, komm nach Hause. Ja, und dann nach einer Kleinigkeit essen geht's los mit der Buchführung, mit Nachbestellungen und so weiter. Und das Ende mache ich dann jeden Abend nach 1Live. Nach 1Live. Uhr ist absolut Ende und dann gehe ich ins Bett, denn morgens um 5.30 Uhr ist wieder weg. Da ist nicht viel Schlaf dann, ne? Nee, nicht viel Schlaf und keine Freizeit. Darf ich dich fragen, wie viel du im Monat somit verdienst, mit all diesem ganzen Kram? Rund 12.000 Mark. Rund 12.000 Mark, netto. Ja. Ist viel, ne? Ja, ist viel. Was machst du mit diesem Geld? Reinvestieren. Wohin? Wo rein? In einen Laden. In einen neuen Laden noch? Ja. Ich habe einen zweiten jetzt in Aussicht und da bin ich ganz scharf hinten dran. Das heißt, du hast in dem Sinne gar nichts von dem Geld. Du kaufst dir jetzt keinen Porsche und keinen Ferrari, sondern du pumpst das Geld wieder in einen Laden, weil es dir Spaß macht, mit Geld auch zu jonglieren. Ja, richtig. Es geht ja also unter Umständen gar nicht mal so sehr um den Luxus, den man mit Geld sich erwerben kann. Nee, also ich leiste mir auch überhaupt keinen Luxus. Ja. Also nicht, dass ich jetzt ein teures Auto fahre, mein Auto ist 8 Jahre alt. und ist ein Kombi und es ist ein Nutzfahrzeug. Du hast du gerade aber doch am Anfang gesagt, man kann sich mit Geld eine ganze Menge leisten. Ja, man könnte, wenn man wollte. Ach, das tust du alles gar nicht. Nee. Du fährst auch nicht in die Karibik in Urlaub? Nee. Hast auch keine Penthouse-Wohnung? Nee. Lebst ganz bescheiden? Richtig. Also ist der Sinn des Geldverdienens das Geldverdienen bei dir? Richtig. Der Vorgang, der Akt? Ja, genau das. Ja. Ich liebe es, wenn ich abends die Kasse mache und kann einen halben Tisch voll Geld legen. So ja. Wie beim Dagobert Duck mit einem Dollarschein. Ja. Zeichen in den Augen. Ja. Das ist ja. Warst du immer schon so gestrickt? Als Jugendlicher auch schon? Nee, ich würde sagen, ich war ein ziemlicher Loser. Also hab in der Schule alles relativ hängen lassen. Bis auf einmal hat es dann Klick gemacht. Mhm. Ja, und dann, aber heftig. Dann gibt es vermutlich bei dir auch gar nicht so einen Traum, dass du sagst, ich möchte irgendwann mal so und so viele Millionen verdient haben, um mich zur Ruhe zu setzen. Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht der Fall. Nee. Was ist dein Traum von Leben? Wie soll es in der Zukunft weitergehen? Du bist 31, ist du noch jung? Ja, klar. Nee, ich möchte eine gesicherte Existenz haben, dass mir keiner was kann. Ja. Ich möchte meine Existenz selbst beeinflussen können, ohne dass mir einer da reinreden kann und sagen, hier, da musst du, da kannst du, da sollst du. Ja. Spielt denn da so ein bisschen auch so, ich sag mal so, die Lust an der Macht mit, dass du quasi dir ein kleines Imperium aufbaust, ja, selbstverständlich, klar. Was du denn dirigierst, wo du der Boss bist, ne? Klar. Also 10 Läden irgendwo und was weiß ich alles noch. Ja, klar. Sowas ja. Mhm. Also niemals die Sehnsucht, sich hinzusetzen und zu sagen, das war's und ich genieße mein Geld, ich treibe Müßiggang. Nee, ja. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Nee, bei dem Leben heute sowieso nicht, mit 18 Stunden Arbeit jeden Tag. Mhm. Irgendwann muss man sicherlich mal kürzer treten, klar. Ja. Aber im Moment. Dann ist das ein richtiger Lustgewinn, denke ich mal, für dich, wenn du auf deinem Konto siehst, so und so viel Gewinn habe ich jetzt wieder gemacht in dem Geschäft. Klar doch. Aber irgendwann musst du auch mal ein schickes Auto rausspringen oder so. Ja, was heißt Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Kaufst du dir denn für dich teure Klamotten? Ja, ich krieg's ja zum Einkaufen. Ja, du stehst dann schon schick in deinem Laden, das ja. Ja, klar. Mit MK-Klamotten. Ja. Ja, interessant. Ist ein Standpunkt, klar. Tom, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Christine, 32. Ja, hallo, guten Abend. Christine. Ja, wir hatten, also ich bin verheiratet. Ja. Wir hatten letztes Jahr zu Weihnachten ein sehr einschneidendes Erlebnis zum Thema Geld. Und zwar war das Heiligabend. 8 Uhr morgens, wir lagen noch in Federn, dann klingelte es Sturm. Vor der Tür standen 2 Polizeibeamten und ich sollte ein Knöllchen über 64 Mark bezahlen. Da stehen die Polizeibeamten vor der Tür? Richtig, um 8 Uhr morgens. Wo wohnst du? In Düsseldorf. Ist das in Düsseldorf so? Naja. Ja, sicher. Ja, sagen wir mal so, das die Polizei hat sich hinterher entschuldigt. Aber so ist es war natürlich für den Anfang sehr heftig. Okay, erzähl erstmal weiter. Die Polizei stand da und wollte ein Knöllchen haben von 64 Mark. Was ja richtig, ist, ja? Also es war ein Knöllchen von 30 Mark mit Gebühren und die hatte ich also nicht bezahlt. Ja. Und da ging es um einen Tag Erziehungshaft. Um einen Tag Erziehungshaft? Richtig, ja. Jetzt hat man natürlich nicht immer so viel Bargeld im Haus. Aber 64 Mark hast du doch zu Hause. Ja, sicher. Ein Teil hatten wir da. Mhm. Den Rest haben wir hinterher in Form von Kleingeld noch im Auto gefunden. Mein Mann ist Künstler, da hat man manchmal viel Geld, manchmal etwas weniger ja. Geld. Ja, genau. Und ja, es ging darum, also, ob wir es bezahlen können. Da sage ich, ja, im Moment habe ich schon 30, 35 Mark hatten wir da. Sie müssten aber doch dann schon alles haben. Mhm. Und ja, dann hieß es, ja, entschuldigen Sie, Frau, ich sag jetzt mal einfach, wir müssen Sie leider mitnehmen, wenn Sie das Geld nicht vorrätig haben, habe ich gesagt. Es ist Weihnachten, ja, aber zumindest zum Wachen müssen wir Sie mitnehmen. Das ist nun mal so, wir haben dann unsere Vorschriften, habe ich auch verstanden. Ne? Gibt's ja nicht. Gut, habe ich gesagt, hätte das nicht bis nach Weihnachten Zeit gehabt. Im Nachhinein hat sich das dann auch aufgeklärt, dass die Herrschaften sich dann hätten bereits erklärt, dann doch, dass man ein bisschen Pause hätte einlegen können und nach Weihnachten dann doch klingeln hätte können, aber in dem Moment war es halt so. Ja, und was passierte dann? Ja, wir haben dann noch im Auto geguckt und haben dann das Geld gefunden, das restliche Geld, und haben es damit bezahlt. Und ich habe dann lief gerade in der Sendung in Antenne Düsseldorf, Zeiten mit dem Pannen am Weihnachtsmorgen. Mhm. Da habe ich angerufen, passt also wie die Post aufs Auge sozusagen. Gleich in die Öffentlichkeit gebracht? Ja, ja, klar, sicher. Warum nicht? Weil wir hatten es angemacht und dachten, Mensch, da muss man jetzt anrufen. Ja, und ja, habe ich das also auch so durchgegeben, die Geschichte erzählt, wie sie war. Und die haben das dann direkt an die Express weitergegeben. Und nach Weihnachten war eine Riesenschlagzeile. Da hat sich also die ganze Stadt dann drüber halb tot gelacht. Und Aber dann hat die Polizei sich wenigstens entschuldigt? Doch, in jedem Fall. Es kam dann also kurz nach Weihnachten, nein, ich glaube am selben Tag noch, kam nach dem Interview in Antenne Düsseldorf ein Anruf von der Pressestelle und da hat man uns also auch zur Reiterstaffel einladen wollen als Entschuldigung. Ja. Und hat sich also wirklich entschuldigt, kann man nicht anders sagen. Aber wahrscheinlich auch aufgrund des öffentlichen Druckes, ne? Wahrscheinlich, ich denke mal, wenn das nicht in der Zeitung gestanden hätte oder da im Radio erzählt worden wäre, wäre es vielleicht irgendwie... Dann wäre das so, gar nicht weiter thematisiert worden, ja. Nee, klar. Dann kommen die Brüder am Heiligen Abend und wollen dich mit zur Wache nehmen, weil du 30 Mark nicht bezahlen kannst. Richtig. Ist ja schon ein Ding, ne? Das ist heftig, ja. Insbesondere, weil was ganz interessant ist, mein Mann ist nicht normaler, sondern er dichtet auch ab und zu. Ja? Er hat ein super Gedicht Mammon geschrieben. Das passt zu so wahnsinnig vielen Situationen und Nachrichten. Generell, was überhaupt das Thema Geld angeht. Ja. Kann ich vielleicht mal kurz vorlesen? Ist nur ein ganz Kurzzeiler. Ganz kurzes, ja. Richtig. Endloses Treten, geheucheltes Beten, verwirrtes Laufen im bösen Kaufen. Ein Grunzen und Schmatzen, gierige Tatzen sich nach dir strecken. Da hilft kein Recken, Krümmen und Biegen, man wird dich nach dem Zaster wiegen. Zu schwer befunden darfst du leben, kein Geld, mein Freund, dann geht's daneben. Ja. Das war's. Sehr schlau durchblickt das Ganze. Ja. Wenn ich dich frage, mit einem Wort oder zwei, drei Begriffen, was bedeutet für dich Geld? Was ist Geld für dich? Geld ist ein notwendiges Übel, würde ich mal sagen. Die Gesellschaft ist nun mal so aufgebaut. Wir haben uns selber hineingeritten, würde ich mal sagen, dass wir alles auf Geld aufbauen. Heutzutage sind ja schon viele Tauschhandel, kommen schon wieder auf, wo die Leute eben sagen, Ware gegen Ware, das, was ich herstelle, was du produzierst, passt, tauscht, kann man tauschen. Ja. Also im Endeffekt, es ist irgendwie so ein Teufelskreis, in den die Gesellschaft sich selber hineinmanövriert hat, würde ich mal sagen. Christine, danke für den Anruf und Komplimente an einen Dichtermann. Ja, danke schön. Tschüss. Andreas, 25. Ja, schönen guten Abend, Domia. Andreas. Ich habe also beide Seiten hinter mir. Bin Halbreichtum und lebe mittlerweile vom Arbeitsamt mit 1000 Mark im Monat. Den Halbreichtum. Was war da? Erzähl mal. Also ich war selbstständig, 1,5 Jahre, ja. Hab einen Autohandel gehabt und dementsprechend sind natürlich auch die Summen über den Tisch gegangen und habe also das Geld, was ich verdient habe, auch dementsprechend fast sofort verbraten. Also du hast es richtig verbraten. Richtig verpulvert. Ja, im Gegensatz zu Tom gerade, der das wieder reinvestiert hat. Ja, genau. Ja, für was hast du das Geld verbraten? Also Feiern, Frauen, also halt so... Feiern, so Frauen und so weiter mit große, Essen. Große Wohnungen und... Ja. In Saus und Braus. Wie viel Geld hast du da in der Zeit durch den Wind gebracht? Kannst du es über den Daumen anpeilen? Weiß ich nicht, so knapp 200. 200.000? 200.000. Innerhalb von 1,5 Jahren? Ja, also ich habe jetzt ca. 130.000 Mal Schulden. Aha, das ist jetzt das nächste Thema. Also du hast das Geld richtig verpulvert? Richtig verpulvert. Und mit großer Wohnung und Auto und... Du hast dann auch mehr verpulvert, als reinkam? Genau so wie du. Ja, und hast jetzt 130.000 Mark Schulden? 130.000 Mark Schulden. Boah. Wie viel Zinsen musst du da zahlen im Monat? Das sind bankübliche Zinsen von 11% oder so, 11,7%. Das sind dann ungefähr? Ja, das kommt drauf an, wann ich abbezahle. Achso, du kannst das im Moment gar nicht zahlen, ne? Ich kann es nicht. Ich lebe im Moment vom Arbeitsamt mit ganz knapp 1000 Mark im Monat. Ja, also das heißt aber, dass sich der Schuldenberg immer mehr erhöht im Moment, weil du nicht zahlen kannst. Ne? Genau, so sieht es aus. Ja. Wieso bist du dann nicht weiter selbstständig geblieben? Ja, es ging nicht. Warum nicht? Ja, ich konnte die Pacht für den Platz nicht mehr bezahlen, ja. Versicherungen und. Und irgendwann war dann auch kein Geld mehr da, um neue Autos zu kaufen. Lief das Geschäft denn erfolgreich? Ja, doch. Das schon. Das ging. Also das heißt, du hast schon ein Händchen für solche Sachen. Ja, das ging. Nun bist du, habe ich gelesen, 25 Jahre alt. Ja. Nun denke ich mal, dass du dich nicht einrichtest darauf, jetzt bis zum Ende deiner Tage von der Sozialhilfe zu leben, vom Arbeitsamt zu leben. Um Gottes Willen. Welche Pläne hast du, um von diesem Riesenschuldenberg runterzukommen? Also ganz kleinen Anteil an Bargeld habe ich noch. Mhm. Also das ist nicht mehr viel, das sind vielleicht noch 15.000 Mark. Ja. Und da muss ich halt gucken, ob ich da irgendwie noch was mitmachen kann. Also nochmal vielleicht eine Selbstständigkeit anstreben. Irgendwie oder sowas. Ganz klein nochmal anfangen. Ist das nicht furchtbar erdrückend, die Vorstellung, man hat so viel Schulden im Nacken? Dadurch, dass ich noch jung bin, denke ich mir, kann ich noch mit leben. Also es nimmt dir nicht die Motivation, jetzt irgendwie neu anzufangen? Nein, auf keinen Fall. Weil da wirst du unter Umständen eine ganze Weile mit dir zu schaffen haben, ne? Das ist richtig. Ja. Du warst es dann gewohnt, relativ lange mit sehr viel Geld auszukommen, hast sehr viel Luxus genossen, hast wahrscheinlich auch nicht auf den Pfennig geguckt, wenn du ausgegangen bist. Jetzt plötzlich hast du nur noch 1000 Mark im Monat zur Verfügung. Ja. Wie kommst du damit zurecht? Gar nicht. Gar nicht? Was heißt das? Gar nicht. Also es reicht also wirklich gerade zum Essen. Mhm. So Rauchen muss ich jetzt auch schon einschränken. Fällt es dir denn schwer, auf den Luxus, den du da genossen hast eine Weile, jetzt so radikal zu verzichten? Ja. Auf jeden Fall. Hast du noch ein Auto? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ne? Gar nichts mehr. Wie wohnst du? Ich wohne jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit etwas über 300 Mark Kaltmiete. Ja, in die du dann umgezogen bist nach dem Desaster. Genau. Ja. Wo tut es dir am meisten weh? Wo ist es für dich am schwersten, dass du da nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hast? Ja, dass ich halt nicht mehr so kann, wie ich will. Ich kann nicht mehr in der Stadt gehen, mir Klamotten kaufen oder halt ein Bier trinken gehen und geht nicht. Mhm. Also man kann das Leben einfach nicht mehr genießen. Ja. So Bereich Essen, schränkst du dich ja auch sehr ein? Ja. Musst du ja wahrscheinlich dann auch, ne? Auch Dauerkunde bei Lidl, Aldi und sowas. Genau. Ja. Was also vorher überhaupt nicht bekannt war, sowas. Also waren... Also du kannst... Einkaufen, ich bin vielleicht einmal im Monat einkaufen gegangen und dann bin ich abends essen gegangen. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt auch eine Situation, wo man wirklich dann auf den Pfennig guckt, ne? Wo die Butter, die Butter und die Margarine, was weiß ich, wie teuer die da ist, und da ist es vielleicht 2 Pfennig billiger, ne? Und das Kleinvieh macht dann auch Mist. Ja. Ne? Ja. Mann, Andreas, dann toi, dass du da aus den Socken kommst. Ja, ich werde mal gucken. Dass du das wenige Geld gut anlegst, ne? Läuft. Ja. Und wenn du aus den Socken gekommen bist, rufst du nochmal an? Werde ich dann tun. Würde mich sehr interessieren, wie du das geschafft hast. Ja. Ne? Lauf drauf. Okay. Alles klar. Ciao. Jo. Tschüss. Carola, 26. Ja, hallo. Hallo. Und zwar ist es so, ich habe mal mit 19 unheimlich viel Geld für eine 19-Jährige verdient, und zwar ca. 5000 Mark im Monat. Das ist viel Geld für eine 19-Jährige. Ja. Wie hast du es verdient? Ich habe als Bedienung gearbeitet. Also sehr flexibel war ich, weil ich ja zu jeder Zeit arbeiten konnte, und da ist also viel Geld zu machen. In einem Restaurant? In einer Gastwirtschaft war ich festangestellt, und dann habe ich als Aushilfe anderweitig gearbeitet. Ja, und da kam dann so viel Geld zusammen? Ja, doch. Ja. Als Bedienung kann man sehr viel Geld verdienen. Ja. Da warst du 19? 19, ja. Und dann? Und das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Ja. Dann ist es so gewesen, ich habe meinen Freund damals mit 17 kennengelernt, und mit 20 bin ich dann schwanger geworden. Und da geht es dann nicht mehr, dass man so lange arbeitet, bis 1, 2 oder 3 in der Früh, oder weil man darf nur noch bis 22 Uhr arbeiten. Dann ist natürlich das Geld knapper geworden, wesentlich knapper. Dann habe ich circa nur noch 1500 im Monat gehabt, und da wir doch einen sehr hohen Lebensstandard dann hatten. Ja. Und mein damaliger Freund auch nicht so viel verdient hat, er war zwar schon dann damals um die 40, ich ein Kind gelernt habe, war er 37. Und da er doch sehr geldfixiert war, hatten wir da ziemlich starke Probleme, weil dann hatten wir uns immer gestritten wegen Geld und dies und jenes halt. Meistens ging es um Geld wegen BMW, oder jetzt kann er das nicht mehr bezahlen, weil da Geld fehlt. Weil ich doch sehr viel bezuschusst hat, weil er hatte nur 1800 Mark, und da kann man sich sowas nicht leisten, und viel mehr BMW zu fahren oder sich einen Anzug zu kaufen. Aber ich denke, wenn der eine Teil 1500 verdient und der andere 18, das sind keine Reichtümer, aber damit kann man doch eigentlich auskommen, ne? Ja, weil wenn man einen Lebensstandard hat, der wo also so geht, dass man gerne mal Freunde einlädt zum Essen, und dann 200 Mark also am Abend keine Rolle spielen, bloß mal um in die Disco zu gehen, um da 2 Flaschen Sekt zu trinken. Ne? Okay, es gab dann Probleme, weil weniger Geld da war. Klar. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, ganz einfach. Ich war ja schwanger, dann hat man das noch 2 Jahre durchgezogen mit Ach und Krach, nachdem mein Sohn auf der Welt war, und dann hat man uns getrennt, wegen Geld. Wegen des Geldes. Ja, weil dann, wo der Sohn da war, konnte ich auch keine 1500 mehr verdienen, dann waren halt nur noch 600 Mark da, vom Erziehungsgeld, und da kriegt man anderweitig kein Geld her, wenn man mit jemandem zusammenlebt, ob das Sozialhilfe ist oder Arbeitslosengeld oder sonstiges, weil der andere ist dann dafür verantwortlich, einen mit durchzuziehen. Ja. Also dann ist eure Liebe, eure Beziehung kaputt gegangen, weil nicht reichlich Geld da war, um in einem bestimmten Maße Luxus genießen zu können. Ja, genau. So kann man es sagen. Genau, dann hat er sich eine andere Frau gesucht, die wohin das geben kann. Die reicher war. Ja, genau. Das wirft aber kein gutes Licht auf diesen Mann. Ist mir unsympathisch. Ja, es ist, mittlerweile sehe ich das auch so, weil mit Geld allein wird man nicht glücklich. Geld ist am Mittel zum Zweck, aber nicht... Und ich denke, dass es wirklich Phasen im Leben gibt, jetzt in eurem Fall, wo das Kind kam, wo man sich zusammenraufen muss. Und es gibt Menschen, die noch viel weniger Geld haben und auch glücklich sind. Und deshalb so eine Beziehung kaputt gehen zu lassen, finde ich schon traurig auch. Ja, ich fand es dann auch traurig. Also es ist halt so, dass man da mit leben muss irgendwann. Ich habe es mittlerweile gelernt, weil ich habe den Mann sehr geliebt. Und ich wusste also nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann weniger Geld hatte, das, wo sich dann immer mehr rauskristallisiert hat, nachdem er so ein halbes Jahr alt war, dass es also so extrem enden würde. Ne? Jetzt hast du wegen des Geldes Höhen und Tiefen hinter dir. Was ist dein Verhältnis heutzutage zum Geld? Ja, mittlerweile ist Geld einfach nur ein Mittel zum Zweck für mich. Ich habe nicht viel Geld, ich komme damit aus, ich bin damit zufrieden, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ja. Du bist alleinerziehend jetzt? Ja, ich bin alleinerziehend. Mit wie viel musst du auskommen im Monat? Im Moment mit 1200 Mark, weil ich seit 4 Monaten arbeitslos bin. Ja. Und das ist nur auch wenig, ne? Ja, ich bin froh, ich habe ein gesundes Kind und ich denke, Menschen, wo Kinder haben oder jemanden haben, die sind so glücklich, dass das Geld das Wenigste auf der Welt ist, was sie haben können. Ja. Hauptsache man hat was zu essen und wenn es eine Suppe ist, Hauptsache man hat ein Brot, was zu essen und man kommt miteinander klar. Ich denke, das ist das Wichtigste, das wollte ich eigentlich damit eigentlich sagen, dass Geld einfach Nebensache ist. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf, Carola. Okay. Alles Gute. Mhm. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt geht's weiter mit der Irene und die ist 67. Ja. Irene, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich hatte einen Fax geschickt und... Was soll ich dir das nochmal erzählen? Ich weiß noch gar nichts von dir. Ja, eben nicht. Ja. Also ich bin 67, ich lebe auf dem Land und mir geht's gut mit meinem Mann, der ist 75 und wir haben eine ausreichende Rente und leben eben, wie gesagt, auf dem Land ziemlich bescheiden. Ja. Und jetzt im Alter habe ich 75.000 Mark geerbt. 75.000 Mark. Ja, und... Jetzt, überraschend? Oder Nein, das hat von der Mutter ein Grundstück und so weiter. Also man konnte damit rechnen. Ja, aber das ist jetzt relativ unwichtig. Ich will dir helfen, dass du zu Potte kommst, weil das die Geschichte eigentlich auf was anderes hinaus hat. Erzähl. Ich habe also einem jungen Ehepaar dann 10.000 Mark geschenkt. Ja. Richtig geschenkt. Ja. Und zwar... Natürlich ist man also nur nicht Jesus und ich habe also mit denen so besprochen, dass sie uns doch immer mit dem alten kaputten Auto gefahren haben und dass uns das so viel nützt, weil wir keine Autofahrer sind und auf dem Land gibt es ja Verschiedenes nicht. Und auch mal zum Arzt oder so und da haben die sich ein Auto gekauft, ein wunderbares, fast neues Auto. Und das Interessante jetzt, weshalb ich eigentlich, und zwar weil der allererste Anrufer gesagt hat, er hasst das Geld und das alles ein bisschen abstrakt blieb. Das Interessante ist, dass ich also zu der Erfahrung gekommen bin, dass man solche Sachen eigentlich nicht machen soll. Solche Geschenke demoralisieren. Beide Seiten. Das ist so gewesen, dass sie sich zuerst wahnsinnig gefreut haben, haben sich das Auto gekauft und anderthalb Jahre ging das gut. Und trotzdem habe ich dann für jede Fahrt immer noch 10 bis 20 Mark Benzingeld gegeben. Mhm. Und irgendwann, so langsam und so, merkte ich an mir selber auch, dass ich einfach nicht mehr so edel denke und dass ich dauernd denke, die könnten eigentlich für das Geld ein bisschen eifriger irgendwie sein. Also ich fange Dankbarkeit erwartet. Ja, ich fange wirklich mit dieser Selbstkritik oder dieser Selbstbeobachtung mal an, weil das... Eben, es geht ja ganz eigentlich abstrakt darum, was Geld bewirkt. Ja? In Menschen anrichtet, mit Menschen macht. Mit Menschen macht, auch mit solchen wie mir, die ich mich glaube zu kennen. Ja, ich verstehe. Und ich fand das also von mir ganz toll, dass ich das, also ich habe gesagt, entweder hält eben die Freundschaft oder sie hält nicht. Ja. Wesentlich jüngere Leute, um die 30 rum. Und es ist also so gewesen, dass so nach anderthalb Jahren, wie gesagt, nicht nur ich mich also so innerlich irgendwie verändert habe, sondern dass sie sich so an ihr, in Anführungszeichen, Auto gewöhnt haben, dass der Gedanke an das Geld eigentlich verblasst und sie uns eigentlich kaum noch helfen und ihr Ton uns gegenüber ist eigentlich sehr verändert. Und also durch dieses Geschenk hat sich dieses ehemals gute Verhältnis eher distanziert, kann man das so sagen? Naja, es ist auf alle Fälle so, dass bei mir doch so ein bisschen Wehmut aufgekommen ist, dass ich mir sage, mein Gott, die begreifen das ja gar nicht. Ich meine, 10.000 Mark ist doch nur wirklich nicht wenig. Mhm, ja. Ich meine, es gibt auch billigere Autos und so, aber ich war eben irgendwie so, ich war der Meinung, wenn schon, dann soll es ein richtig sein. Und ich muss dazu sagen, manche, die zuhören, denken vielleicht, die alte Mensch, mein Gott, die spinnt und so. Aber ich habe mir gedacht, ach Gott, so junge Leute und die sind so Autofreaks und so, dann soll es auch ein bisschen was Anständiges sein. Und ich wollte eben noch sagen, dass ich eigentlich eben dadurch Geld auch nicht so richtig leiden kann und dass ich jetzt lieber mal eben spende, also mal irgendwie für die Kinder oder für irgendwas oder für einen Tierschutzverein oder so. Dann so spenden. Ich habe ständig dieses dämliche Gefühl, dass es mir einfach zu gut geht. Ja, also du würdest aber diese Sache nicht nochmal wiederholen, was du da gemacht hast. Auf keinen Fall. Das ist deine Erfahrung, Lebenserfahrung. Das ist eine Erfahrung und zwar, weil ich merke, dass ich selber auch mich nicht irgendwie, also irgendwie, dass ich dadurch daran gewachsen bin oder edler geworden bin oder so, wobei das Wort edel vielleicht ein bisschen albern klingt, ja. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ich habe das sehr gut verstanden und ich kann das auch, glaube ich, nachvollziehen. Zumindest erahne ich, was du da meinst und was da abgegangen ist. Irene, ich danke für deinen Anruf und für diesen Aspekt auch zu dem Thema. Ja, es ging mir nur um den Aspekt. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Heike noch dran und die ist 18 Jahre. Hallo Heike. Hallo. Hallo. Thema Geld. Ja, bei mir ist es so, dass ich vor 4 Jahren sehr viel Geld geerbt habe von meinem Vater. Ja, vor 4 Jahren? Ja, vor 4 Jahren. Da warst du 14. Mhm. Wie viel? Eine halbe Million. Halbe Million. Ja, es ist ganz schön viel. Und ich lebe halt von den Zinsen von dem Geld jetzt. Ich habe also eine eigene Wohnung. Wie viel Zinsen kriegt man da im Monat? Das sind ungefähr 2000 Mark. Netto auf die Hand? Netto auf die Hand. Ja, das Geld ist irgendwie angelegt? Das ist angelegt, ja. Ja. Und ja, ich führe halt ein ganz normales Leben. Eigentlich davon, es sind 2000 Mark, ist man kann gut davon leben, aber es ist auch nicht die Welt jetzt. Also es ist nicht so, dass ich in Designerklamotten rumrenne oder so, ja. Ich jobbe auch nebenbei noch die ganz normalen Idiotenjobs, die man halt so macht. Und dann ist es jetzt so, dass seine Mutter, ich bin ein uneheliches Kind, sollte man vielleicht dazu sagen, mich jetzt ständig vorwirft auch, ja, ich hätte meinen Vater nie geliebt und ich wäre eigentlich nur hinter seinem Geld her gewesen. Ich wusste bis zu seinem Tod überhaupt nicht, dass ich irgendwas erbe, hat mich nie interessiert. Ja. Und das ist einfach das, was ich mir zurzeit ständig anhören darf und irgendwie, ich meine, es tut schon weh. Ja, das ist der eine Aspekt dieser Geschichte. Der andere Aspekt ist ja, dass du jetzt Zeit deines Lebens wahrscheinlich eigentlich nicht arbeiten musst, ne? Ja gut, ich werde es aber wohl doch tun. Du wirst es tun, aber das ist ja schon noch ein anderes Lebensgefühl, wenn man das nicht tun muss. Ist dir das angenehm? Gehst du damit also unbefangener, sage ich jetzt mal so, in deine Zukunft und denkst, naja, egal was kommt, ich werde schon durchkommen? Ja, es ist so, ich bin jetzt letztes Jahr erfolgreich von der Schule geflogen und ich habe halt jetzt die Möglichkeit, mir überhaupt zu überlegen, was ich eigentlich wirklich machen will. Ja, das ist auch so ein Beispiel. Da könnte man sagen, na, ich fliege halt von der Schule, egal. Ja, gut, egal ist es mir. Nee, aber nicht so richtig. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang für mich. Ich überlege mir halt, was ich wirklich will und nehme mir dafür jetzt auch ein bisschen Zeit und Das ist schon ein toller Luxus, ne? Worum dich sicher sehr viele Leute auch beneiden. Sicher, ja. Neben den familiären Schwierigkeiten, die du gerade angedeutet hast, so deine Freunde, gibt es da Neid, die das wissen? Es wissen nicht sehr viele, aber die es wissen, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich so das voll abgedrehte Leben irgendwie führe. Das ist eigentlich... Aber ein abgesichertes Leben. Abgesichert, ne? Ja. Kommen da nicht so Sprüche, dass Leute sagen, naja, komm, du hast gut reden, du hast deine 2000 Mark da im Nacken und deine halbe Million? Nee, das kommt eigentlich nicht. Wirklich nicht von denen, nee. Willst du dieses Geld, diese halbe Million, dann irgendwann vielleicht noch gewinnbringender irgendwie investieren noch oder irgendwas damit anstellen? Ja, ich meine, ich kenne mich mit Geld irgendwie nicht so sonderlich gut aus, ja. Ganzen Anlagemöglichkeiten, das hört sich jetzt blöd an, ja. Es soll erstmal so weiterlaufen. Ich gratuliere dir zu diesem Glück. Zumindest, das ist schon sehr angenehm. Heike, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Hans-Georg Wilde, am Mikrofon Jürgen Domian. Und morgen heißt unser Thema kein Thema. Wir haben eine offene Sendung. Ihr könnt anrufen zu allen möglichen und unmöglichen Sachen. Eine schöne Nacht. Bis dann. Ciao.